Hast du ein Auto? Selbstverständlich. Und denk daran, wenn du Dummheiten machst, wirst du es bereuen. Und jetzt komm! Peter und die Frau betraten einen Korridor. Nach wenigen Schritten passierten sie eine offenstehende Zimmertür. Zwei Männer kamen heraus und schlossen sich ihnen an. Ihr Weg führte sie zu einem Aufzug, der sie rasend schnell nach unten brachte. Die Kabine stoppte, die Türen schoben sich auseinander und die Gruppe betrat die Lobby. Noch ehe Peter und seine Begleiter ins Freie traten, stieß eine weitere Frau zu ihnen. Die große Glastür öffnete und schloss sich automatisch wieder hinter ihnen. In diesem Moment entschied Peter sich zur Flucht und rannte los. Hinterher! Ergreift ihn!